Die Agitprop-Truppen traten auf den Hinterhöfen auf. Das Lied »Doch du stehst da am Fenster« wurde hinter Berliner Mietskasernen von der Truppe »Das rote Sprachrohr« mit darstellerischen Mitteln vorgetragen. Die Hausbewohner fielen oft spontan in den Refrain ein. Erinnert uns heute an Sprechchöre bei Demonstrationen, die versuchen, die Zuschauer zu aktivieren.